es noch, dieses alte Lied. Ich trag die Reichskriegsflagge und sie halte ich hoch. Unsere eigenen Fahnen jedoch hier zu zeigen, sind unsere Heimat schon lange verboten. Wer kennt es noch, dieses alte Lied? Ich trag die Reichskriegsflagge und sie halte ich hoch. Unsere eigenen Fahnen jedoch hier zu zeigen, sind unsere Heimat schon lange verboten. Es ist nicht nur Stoff, der uns entwickelt.